1,5 Minuten. Das Wetter. Dicker Nebel fast überall heute früh. Die Temperaturen liegen dafür deutlich über dem Gefrierpunkt. Bodenfrost ist aber vereinzelt noch möglich. Am Tag verzieht sich die trübe Suppe und die Sonne zieht auf. Bei klarem Himmel wird es bis zu 11 Grad warm. Der RTL Verkehrsservice. Rheinland-Pfalz und Saarland. Nebel und Nebelbänke mit Sichtweiten unter 50 Metern. In den Regierungsbezirken Trier und Koblenz, in der Eifel, im Hunsrück und im Westerwald Sichtweiten unter 20 Meter. Fahren Sie vorsichtig. Nordrhein-Westfalen, keine Meldungen zurzeit. Guten Morgen, Deutschland! Gleich 7:07, Walk in the Park, die Nick Straker Band. War das? Das ist RTL. Und guten Morgen, Deutschland. Ich würde jetzt im Moment noch nicht im Park spazieren gehen. Es könnte noch ein bisschen kalt sein. Verschieben Sie das auf heute Nachmittag, da wird es bis zu 11 Grad warm. Das klingt doch ganz gut, ne? Ich habe meine Lieblingsschlagzeile für heute schon gefunden und die lautet: 6 Frauen braucht der Mann. Ja. Das kann ich nur unterstützen, aber nicht alle nur zum Rumspielen. Es ist also Mutter, Geliebte, Vertraute, Verehrerin, Heldin und Erzieherin. Diese Frauen, liebe Männer, brauchen wir. 6 Stück an der Zahl. Huh? Ich will mich nicht verändern, um dir zu imponieren. Nicht den ganzen Abend Probleme diskutieren. Aber eines gebe ich zu: Das, was ich will, will. besser gleich als irgendwann. Und ich gebe offen zu, das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Den Augenblick zerstören, aber eins geb ich zu. Das, was ich will, bist du. Ich will auch nichts erzählen, was dich eh nicht interessiert. Will mit dir was erleben, was uns beide fasziniert. Und ich geb offen zu. Und das, was Sie hoffentlich heute Morgen wollen, ist Guten Morgen Deutschland. Es ist gleich 6:11. Und nie war die Chance so günstig, mit uns geweckt zu werden. Wir haben keine Weckwunschplatten mehr. Wie konnte das passieren, wissen wir auch nicht genau. Vielleicht möchte keiner mit uns aufstehen. Da ich das aber nicht glaube, sage ich Ihnen nochmal, wie es funktioniert. Schicken Sie uns einfach eine Postkarte an RTL Radio, Stichwort Weckwunsch, mit Ihrer Lieblingsplatte drauf und der Telefonnummer. Und wir wecken Sie mit Ihrem Lieblingsgeräusch. Stop us now. that your inhibitions run wild. The secret is about to unfold. Upstairs before the night's too old. Tonight, tonight, it's gonna be keiner kann uns mehr aufhalten. Rod Stewart, Tonight's the Night. Wie sagt der Manta-Fahrer die Uhrzeit? Es ist 6:14 Uhr, ey. Auf die am Morgen, gleich 20 nach 6, RTL, guten Morgen Deutschland. Kennen Sie David Wilkins? Wahrscheinlich nicht, aber Sie werden ihn kennenlernen in 2 Minuten bei uns. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal verraten, der Mann hat einen wirklich guten Job. Ich will L2850 Luxemburg. 6.21 Uhr, RTL, guten Morgen Deutschland. David Wilkins, also von dem ist die Rede, arbeitet beim Fremdenverkehrsverband in Birmingham in Großbritannien und hat, wie gesagt, einen echten Traumjob. Er testet für einen großen, eigentlich sogar den größten englischen Reiseveranstalter, die in den neu unter Vertrag genommenen Hotels die Betten. Also er pennt darin rum, der gute Junge. RTL und guten Morgen Deutschland. Ist es gelungen, eine Reportage zu finden über seine Arbeit? Vor halb sieben. RTL und Guten Morgen Deutschland hat eine Überraschung für Sie. Und zwar gibt es einen tollen Preis zu gewinnen um 10 vor sieben. So sieht's aus, Kleiner. Ganz genau. Und zwar ein Autoradio, ein Lübeck CC20 um 10 vor sieben im Musikpuzzle. Also bleiben Sie dran, dauert nicht mehr so lange. Noch nicht mal mehr eine halbe Stunde. RTL aktuell das Wetter. Die Aussichten für heute: noch ist es neblig, doch im Laufe des Tages kommt die Sonne zum Vorschein und es bleibt heiter. Es weht ein schwacher Wind aus Westen, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 10 Grad. Und die aktuellen Werte von heute früh: Düsseldorf 1 Grad und heiter, Köln 4 Grad, ebenfalls heiter, Saarbrücken 3 Grad und heiter, Trier ebenfalls 2 Grad und heiter. Das ganze Sendegebiet lacht, habe ich das Gefühl. Der RTL Verkehrsservice. In Rheinland-Pfalz und im Saarland: Nebel und Nebelbänke mit Sichtweiten unter 50 Metern. In den Regierungsbezirken Trier und Koblenz, in der Eifel, im Hunsrück und im Westerwald Sichtweiten unter 20 Metern. Nordrhein-Westfalen im Augenblick keine Meldungen. Live aus Bonn jetzt unsere Schlagzeilen mit Thomas Sossner. Der Bodenkrieg läuft unvermindert weiter. Alliierte Verbände rücken in Kuwaits Stadt ein. Die gefürchteten Republikanergarden sind eingekesselt. Ein Waffenstillstand ist nicht in Sicht. UN-Sicherheitsrat und die Alliierten fordern von Bagdad die Anerkennung aller 12 Irak-Resolutionen. Und Eishockey: Überraschungen in den Playoff-Halbfinalbegegnungen. Köln und Düsseldorf verlieren die ersten Spiele auf eigenem Eis. Soweit die Schlagzeilen. Mehr dazu in den Themen um 7 Uhr. Und das war RTL Aktuell. Es wird... Langweilig sein, singen die Pet Shop Boys um 6 Uhr und gleich 35. Das wollen wir auch nicht und deshalb machen wir gleich ein Musikpuzzlespiel, bei dem Sie etwas gewinnen können, und zwar ein Autoradio. In knapp 10 Minuten ist es soweit. Ich höre am Morgen RTL. Hey baby, won't you take a chance? Say that you'll let me dem Soundtrack von Werner Beinhardt, ey. Let's Dance von Chris Montes. Es ist 6.37 Uhr und ich habe nichts zu befürchten heute. Edge. Das RTL Tageshoro. Ein Macho und ein Lustobjekt. Ein Macho, Macho, constantly on. Ein Macho, Macho, muss man sein. Macho, Macho, singt vor Stimmen von der Welt. Macho, Macho, slim, gefährlich. Macho, Machos, haben was los. Man fühlt sich Macho, ist der Andrang gar so groß. Die Mutter ruft ihn halt noch selbst. Seine Freund soll meier mit. Er war zwar in der Schule ein Depper, aber das stört die Damen nicht. Schon wieder kommt eine Kanäle und greift ihm lustig ans Gesicht. Kein Wunder bei der Wespe. Wird jede Klosterfrau nervös. Aber Macho Machos bleiben in Mode. Macho Machos sterben nicht aus. Macho Machos nimmt man gerne mit nach Haus. Macho Machos haben viel Neider. Machos haben viel Fremd verloren. Sie sind leider um die Hosenlänge vor. Mehr der Hammer und liegt oft wach im Schlafgemach. Der Gatte im Flanellpyjama vergreift sich nur am Tiefkühlfach. Sie träumt von Eros Ramazzotto und Julio Iglesias. Doch neben der zahme Trottel sagt nur, gib Ruhe, jetzt lese was. Nur Macho Machos haben die Härte. Macho Machos kehrt die Welt. Macho Machos haben was anderen leider fällt. Hallo Babys, hier ist eine Macho Uhrzeit. Es ist gleich 6:43 Uhr, alles klar. Blaupunkt Autoradio Lübeck CC 20. Ja, klingt gut für meine Ohren. Finde ich auch. Das Gerät gibt's jetzt zu gewinnen im RTL Musikpuzzle. Und wie das Musikpuzzle funktioniert, wissen Sie nicht? Doch, eigentlich schon. Aber ich erkläre es Ihnen nochmal. Also wir haben 5 Titel aneinander geschnitten, ganz kurz, immer nur, also aufgepasst. Und Sie können mitraten, wenn Sie Titel und Interpreten erkennen, dann rufen Sie uns ganz schnell an. Es gibt jeweils einen Punkt für den richtig geratenen Titel oder für den richtig geratenen Interpreten. Und wer 6 Punkte macht, gewinnt ein Autoradio. Also hier ist unser Musikpuzzle. Wir gehen nicht schick in die Restaurants. Und I guess it doesn't matter. No, I wanna fall in love. Also man muss sich das schon ein bisschen verdienen, unser Autoradio, ne? Das ist nicht so einfach. Aber Sie haben jetzt die Chance anzurufen, wenn Sie ein paar Titel erkannt haben. 00352-1331, unsere Telefonnummer. Und heute ist der 27.02. Also der 27. Anrufer heute hat die Chance bei uns mit mir im RTL Musikpuzzle, um ein Autoradio zu spielen. Some people call me the Space Cowboy. Yeah. Some call me the Gangster of Love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Get my lovin' on the run. I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my lovin' on the run. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. My music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. No, don't worry, mama, 'cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really. Wer knackt heute Morgen unser Musikpuzzle? Es ist 6:47 Uhr und es geht um einen Blaupunkt Autoradio Lübeck CC20. Also. Ruf mich an, ruf mich bitte, bitte, bitte an. 00352-1331. Wer knackt das Musikpuzzle? Und wir wollen lieber RTL und Guten Morgen Deutschland. Am Telefon ist der, wenn ich das richtig sehe, der Detmar aus Solingen. Guten Morgen. Dietmar aus Solingen. Ah, Dietmar, okay. Dietmar Waldorf, ja? Dietmar. Mal sehen, ob Sie mit der Situation fertig werden. Unser Musikpuzzle zu knacken. Versuchen Sie es mal. Ja. Also die Ezra Secretary von Fiedler. Das sind schon mal 2 Punkte. Reinhard Torfrock. Das sind 4 Punkte. It's Rain Again, Supertramp. Das sind, Moment, muss mal gucken, ob das richtig ist. Das sind 6 Punkte. Hurra! Ja, ganz genau. Dem haben Sie noch mehr erkannt. Ja, die anderen Zeit habe ich nicht mitgekriegt. Also, was hat man denn? Also, Sailor hatten Sie gesagt, The Secretary, dann Torfrock Beinhardt war klar. Dann hatten wir noch Everyday People, I Guess It Doesn't Matter, ein relativ neuer Titel. Ja. Supertramp hatten Sie erkannt mit It's Raining Again. Und dann war noch dabei Chris Isaak mit Wicked Game. Wicked Game, also verrückte Spiele. Ja, ein verrücktes Spiel haben wir auch gemacht, aber das war ein gutes Spiel für Sie, Dietmar. Denn Sie gewinnen einen Blaupunkt Autoradio Lübeck CC20, ein Gerät mit optimalem Radioempfang und eingebautem Kassettendeck. Aber das benutzen wir nicht allzu oft, weil wir hören RTL, okay? Sowieso. Verstanden. Gut, Dietmar, was machen Sie gleich? Müssen Sie zur Arbeit? Selbstständig. Aha, also wird nicht gearbeitet, ist das dann doch logisch? Das wird gearbeitet. Das dachte ich mir. Gut, dann wünsche ich Ihnen also einen erfolgreichen Tag. Ja, und viel Spaß mit dem Autoradio. Danke. Na, tschüss, Dietmar. Yay! Super! Tolle Show! und wir haben wieder jede Menge Überraschungen für Sie. In der Rudi Carell Show, hier auf unserer Showbühne. Super! Tolle Show! Was machen Sie beruflich? Bundeskanzler! Ganz egal, wer gerade regiert, ich bin der, der fasziniert. Ganz egal, was auch passiert, ich bin der, der schnell kapiert. Völlig gleich, was alle fragen, ich weiß immer was zu sagen. Stimmt es halt nicht, stimmt es morgen, ich mach mir da keine Sorgen. He's the boss, the Chef. Wenn dich einer kritisiert, wird er sofort abserviert. Wie schaffst du es bloß, dass jeder denkt, dass du es bist, der Deutschland lenkt? Essen, trinken, jagen, fischen. Also ich bin selber ein großer Freund von Männerfreundschaft. Hans Dietrich, dein Solo. Also wirklich, Oberaffen, Titten, Turbogeil. Ganz doll, ein großes Talent. Also, das finde ich nicht gerade. Lass mich doch auch mal vor, ich will doch auch was sehen. Super Show, ja. Ja, würden Sie bitte mal aufstehen? Ja, Sie, doch, doch, Sie. Ich begrüße Hans-Jochen Vogel. Applaus! Mein Gott, muss das sein? Also wirklich. Immer kommt die SPD als Zweite dran, das tut doch weh. Jede Show ist auf hart. Ohne Gegenkandidat. Sag doch auch mal was, Oskar. Oskar. Steuererhöhungen. Es interessiert doch keine Sau. He's the boss. The Chef. Great Balletic Star. He's the King. The Chef. Ist geil. He's the boss. The Chef. Bundeskanzler. Geil. Es ist gleich 4 Minuten vor 7. Mehr Gewinner mit RTL. Der Dietmar aus Solingen hat gewonnen, aber wir haben seine Telefonnummer nicht. Dietmar, rufen Sie nochmal an, aber bitte nur der Dietmar aus Solingen. 00352 1331. An Sie der Tipp. Das nächste tolle Spiel gibt's bei uns in Lifestyle. Da gibt's 2 Stück. Das Lifestyle-Gewinnspiel und das Quiz des Jahrzehnts. Und ein Schnipselspiel um 20 nach 3 im Feierabend. Und wer ist bei uns am Wunschtelefon? RTL, das Wunschtelefon. Ja, hallo, wer ist denn dran? Hier ist RTL und guten Morgen, Deutschland. Mein Name ist Irene. Morgen, es ist 7:04. Das Wetter, dicker Nebel fast überall heute früh. Die Temperaturen liegen dafür deutlich über dem Gefrierpunkt. Bodenfrost ist aber vereinzelt noch möglich, also bitte vorsichtig fahren. Am Tag verzieht sich die trübe Suppe und die Sonne zieht auf. Bei klarem Himmel wird es bis zu 11 Grad warm. Der RTL Verkehrsservice. Rheinland-Pfalz und Saarland, Nebel und Nebelbänke mit Sichtweiten unter 50 Metern. In den Regierungsbezirken Trier und Koblenz, in der Eifel, im Hunsrück und im Westerwald Sichtweiten unter 20 Metern. Fahren Sie vorsichtig. Nordrhein-Westfalen zurzeit noch keine Meldung. Guten Morgen, Deutschland. I wanna be loved. just to know that someone was waiting with love and sympathy. For what is a man all alone? What's a man all alone? He ain't got a heart and he ain't got a home. But for someone like you, I can come running to if I got in return. Gleich 8 Minuten nach 7, das ist die zweite Stunde von RTL. 8 Minuten nach was? Nach 7. Mann, Offi, du nuschelst heute, das gibt's gar nicht. Ich spreche klar und deutlich. 8 Minuten nach 7? Also wenn du deinen Alkoholdunst von gestern Abend noch nicht raus hast, ist das vielleicht dein Problem. Das hat überhaupt nichts mit Alkohol zu tun. Meine Zunge ist absolut topfit, mein Guter. Was gibt eigentlich 3x7? Topfit und spitz. Und darum sage ich dir auch gleich, du solltest dir vielleicht mal deine Haare ein bisschen frisieren. Die jetzt weich nicht aus. Wie viel ist 3x7, habe ich dich gefragt, wenn wir schon bei 7 sind. 21. Er weiß es einfach nicht. Es gibt feinen Sand. Ist doch ganz einfach. Was soll das denn? We got married on a cold midwinter's morning. We said our lines and kissed and it was over. Those pronouncements had such weight. I guess they made us hesitate. When she moved her hips and swayed in my direction, I thought we could make it yet and beat the isolation. But in that gentle dark, macht ein Bildchen die Lü und ich brauch dich dazu. Darf ich dich wiedersehen? Wird's nochmal so schön? Denn kein Bild auf dieser Welt in die Lü ist so schön, so wie du. Und ich schau immer hin, wenn ich einsam bin. Leider finde ich ein Blau so blau, so wie deine Augen lieb. Und ein Rot so rot, wie dein Mund so rot, such ich von spät bis früh. Heute male ich dein Bild in die Lü, denn ein Girl schön wie du find ich niemals in die Lü. Auf der ganzen Welt. Alles gut. Leider finde ich ein Blau so blau, so wie deine Augen lieb. Und ein Rot so rot, wie dein Mund so rot, such ich von spät bis früh. Heute male ich dein Bild in die Lü, denn ein Girl schön wie du find ich niemals in die Lü. Auf der ganzen Welt. Heute male ich dein Bild in die Lü. Ich brauche dich dazu, deine Augen sind die Lü, deine Lippen sind die Lü, deine Küsse sind die Lü und dein Herz sind die Lü. Simon, gleich 14, der Krieg am Golf scheint dem Ende entgegenzugehen. Halb Kuwait ist zurückerobert, so lautet die Information des Fernsehsenders CNN. Und jetzt schlägt die Stunde der Diplomatie. Wie das immer ist, wenn Kriege zu Ende gehen, denn jetzt wird verhandelt, was die Nachkriegsordnung sein soll. Und da wird mit Verbündeten gesprochen und auch Bonn möchte gerne mitmischen. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat zwei seiner Spitzenbeamte gestern nach Washington in die amerikanische Hauptstadt geschickt. Gerd Müller-Gerbes in Bonn, guten Morgen erst einmal. Ja, guten Morgen. Was gibt es denn für Jürgen Krobock und Genschers persönlichen Sonderbotschafter Frank Elbe in Washington zu besprechen? Jürgen Krobock ist der frühere Sprecher des Auswärtigen Amtes und am 1. Februar zum politischen Direktor dieser außenpolitischen Einrichtung ernannt worden. Seine Hauptaufgabe wird sein, den deutschen Beitrag vorzubereiten in der Beteiligung der Ordnung der Region im Nahen und Mittleren Osten nach dem Krieg. Er wird begleitet von Herrn Elbe. Beide Spitzenbeamte sollen vorbereiten mit ihren Counterparts nicht nur in Amerika, sondern im weiteren Verlauf dieser Reise auch in Großbritannien und Frankreich, welches denn der europäische Beitrag sein könnte, um die Region neu zu gestalten. Ist denn, Gerd Müller-Gerbes, die Einschätzung richtig, dass in Washington und in New York, wo die UNO sitzt, im Augenblick die Fäden gezogen werden für eine Nachkriegsordnung? Den Eindruck könnte man haben, dass bei den Vereinten Nationen vor allen Dingen diese Fäden gezogen werden, dass vor allen Dingen aber auch bei den Vereinigten Staaten selbst sehr vieles an Faustpfändern in der Hand liegt. Faustpfand, das heißt zum Beispiel auch, dass ein Streifen im Irak seitens der Amerikaner erobert werden sollte, einfach um noch etwas in der Hand zu haben für den Fall, dass Saddam Hussein sich doch noch völlig anders entscheiden sollte, als im Augenblick den Anschein hat. Denn soweit die Beurteilung von hier aus und von anderen europäischen Hauptstädten möglich ist, es scheint so, dass die Überraschung sehr groß ist über die Reaktion der irakischen Soldaten und es scheint auch so zu sein, dass sämtliche Nachrichtenverbindungen zusammengebrochen sind. Es scheint auch so zu sein, dass die Iraker überhaupt gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und das Einzige, was sie gehört haben, ist Radio Bagdad. Und Radio Bagdad hat gesagt, wir haben gewonnen, also haben die irakischen Soldaten nicht gekämpft. Das ist immerhin eine Interpretation, die gestern im Laufe des Tages zumal aus englischen Kreisen aufgekommen ist. Bleiben wir bei der Diplomatie. Wenn es so ist, dass in Washington und in New York die Fäden gezogen werden, warum fährt eigentlich Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher nicht selbst? Dieses ist bisher ein hier und da erhobener Vorwurf geworden. Er ist in sich zusammengebrochen. Der Außenminister wird morgen nach Washington fahren, um am Donnerstagabend und am Freitag politische Gespräche zu führen. Ebenso wie der englische Außenminister Hurd nach Washington reisen wird und der französische Außenminister Dumas. Es gibt Begegnungen mit dem amerikanischen Außenminister Baker, um in Einzelgesprächen abzustimmen, welche Haltung, welche Beiträge die europäischen Mächte leisten können zu dem, was in Amerika jetzt notwendig ist. Und sowohl der Bundeskanzler wie auch der Außenminister haben sehr deutlich gesagt, sie stünden an der Seite der Interessenlage der Amerikaner, die die Hauptlast der Verbündeten tragen. Gerd Müller-Gerbes, herzlichen Dank nach Bonn. Nach 7 RTL, guten Morgen Deutschland. Harpo war das mit dem Horoskop. Sie brauchen kein Horoskop, um zu wissen, was heute alles passiert an diesem 27. Februar. Sie brauchen nur Christoph Lemmer. Terrorismus, ganz neue Entwicklungen. Arbeitslosigkeit, ganz neue Zahlen und Verkehrsprobleme, ganz neue Konzepte. Den Überblick über die Themen des Tages gibt's gleich. Wie ein Candlelight-Dinner machen diesen Urlaub zu einem Erlebnis. Freudenstadt am Mittwoch bei RTL. Von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 auf RTL. Ein Tag wie kein anderer. RTL, guten Morgen, Deutschland, 7.22 Uhr. Heute ist Mittwoch, der 27. Februar 1991. Der Krieg am Golf scheint so gut wie gewonnen, aber viele Probleme fangen erst an, auch hier bei uns. Eines, der Terrorismus. Der Terrorkoordinator des amerikanischen Außenministeriums, Morris Busby, hat Bilanz gezogen seit dem Beginn des Krieges und eine Zahl bekannt gegeben. Nach seinen Worten gibt es dreimal mehr Anschläge weltweit als vor dem Krieg. Einer der jüngsten fand letzte Nacht in Berlin statt. Ein Mann warf in einem Hotel eine Handgranate und schoss wild um sich. Verletzt wurde niemand, unter den Gästen auch Amerikaner. Hintergründe zur neuen Terrorismusgefahr in einer knappen Stunde hier bei RTL mit Hans-Josef Horchim, Leiter des Instituts für Terrorismusforschung in Bonn. Außerdem heute Thema. In Bonn tagen die Bundesminister auf der Tagesordnung des Kabinetts der Schutz der Elbe, ein neuer deutsch-polnischer Vertrag, der Tierschutz und der Denkmalschutz in den neuen Ländern im Osten. Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit wird heute die neuesten Zahlen über die Arbeitslosigkeit und Beschäftigung bekannt geben. Für 14 Uhr hat er die Journalisten in Berlin eingeladen. Wahrscheinlicher Trend, weiter gute Konjunktur und Beschäftigung im Westen, weiter hohe Arbeitslosigkeit im Osten. Darauf deuten die bekannten Zahlen jedenfalls hin. Die Verantwortlichen für Verkehrspolitik in Deutschland wollen sich heute in Duisburg treffen. Dort findet um 15 Uhr die erste gesamtdeutsche Verkehrsministerkonferenz statt. Zu besprechen gibt es für die Minister mehr als genug, vor allem zweierlei. Völlig überlastete Autobahnen in ganz Deutschland und völlig überlastete Straßen in den großen Städten. Der Verkehrsservice mit den aktuellen Stauinformationen übrigens in etwa 10 Minuten. Hey, und da sollte noch mal einer behaupten, Christoph Lemmer wäre ein Mann, der den Überblick verloren hätte, was? Kann man nur wirklich nicht sagen. Na, hoffe ich jedenfalls. Sehr fein. 7 Uhr und gleich 24 RTL. Guten Morgen, Deutschland. Hard to see, like the unseen DJ. RTL aktuell das Wetter. Um 7:30 die Sonne geht langsam auf, noch ist es neblig draußen. Doch im Laufe des Tages wird das Wetter richtig frühlingshaft. Bei schwachem Wind aus Westen liegen die Höchstwerte heute bei 10 Grad. Und die aktuellen Werte von heute früh: Düsseldorf 1 Grad, Köln 4 Grad, Saarbrücken 3 Grad und Trier 2 Grad. Überall heiter, jedenfalls wenn der Nebel sich verzogen hat. Der RTL Verkehrsservice. Rheinland-Pfalz und Saarland, Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern. In den Regierungsbezirken Trier und Koblenz, in der Eifel, im Hunsrück und im Westerwald Sichtweiten unter 20 Metern. Die Meldungen aus Nordrhein-Westfalen: A4, Olpe Richtung Köln zwischen Benzberg-Meutzfeld und Bergisch-Gladbach-Refrath, 4 Kilometer zerfließender Verkehr mit Stillstand. A46, Heinsberg Richtung Neuss zwischen Grevenbruch-Kapellen und Neuss-West, 5 Kilometer zerfließender Verkehr. A46, Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Düsseldorf-Unterbach und Düsseldorf-Holthausen, 2 Kilometer zerfließender Verkehr. A52, Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Karst und Düsseldorf-Herd, 3 Kilometer zähfließender Verkehr. A52, Essen Richtung Düsseldorf zwischen Ratingen-Tiefenbruch und dem Ausbauende Mörsenbrucher Ei, 7 Kilometer zähfließender Verkehr mit teilweisen Stauungen. Und die A57, Krefeld Richtung Köln zwischen Kreuz Karst und Dreieck Neuss, 5 Kilometer zähfließender Verkehr. Live aus Bonn jetzt unsere Schlagzeilen mit Thomas Osner. Kuwait-Stadt ist weitgehend befreit. Unter den einrückenden alliierten Einheiten sind auch kuwaitische Soldaten. US-Außenminister Baker führt in den nächsten Tagen intensive Gespräche mit den Verbündeten. Den Anfang macht heute sein britischer Kollege Hurt. An der irakisch-kuwaitischen Grenze soll nach dem Krieg eine entmilitarisierte Zone eingerichtet werden. Sie soll von einer arabischen Friedenstruppe kontrolliert werden. Soweit die Schlagzeilen. Ausführliche Meldungen wieder in den Nachrichten um 8. Sag mal, Christoph, wie hieß die Autobahnausfahrt da? Mörsenbrucher Ei? Mörsenbrucher Ei, ja, warum denn nicht? Es gibt zum Beispiel auch ein Endenicher Ei bei Bonn. Mhm. Ja, was du so alles nicht weißt, Offi. Das ist erstaunlich. Ei des Kolumbus kenne ich alles, aber Mörsenbrucher Ei. Ja. Das war RTL. Eierkopf Offi. Das war RTL aktuell, wolltest du wohl sagen? Das ist Christoph Lemmer, wenn er Musiken kaputt redet. Es ist 7.32 Uhr. Turn. Der Krieg am Golf. Gleich 7.42 Uhr, RTL. Guten Morgen, Deutschland. In Kuwait-Stadt weht wieder die kuwaitische Flagge. Kuwaitische Soldaten haben sie heute früh gehisst. Das meldet der Nachrichtensender CNN. Grün, Rot, Weiß, Schwarz, die Farben des Emirats. Ein symbolträchtiger Akt, der auf das bevorstehende Ende des Krieges hinweist. Und das Ende des Krieges bedeutet der Anfang von Verhandlungen und vielleicht auch der Anfang von Abrechnungen, vielleicht auch von Prozessen und Verfahren. Am Telefon begrüße ich Professor Michael Wolfsohn, Israel- und Nahostexperte von der Bundeswehrhochschule in München. Guten Morgen, Herr Wolfsohn. Guten Morgen. Es gibt ja etliche Punkte, über die man reden muss nach einem Kriegsende. Es gibt zum Beispiel eine UNO-Resolution Nummer 674. Sie macht Bagdad für angerichtete Schäden haftbar, Kriegsentschädigungen. Wie realistisch ist es eigentlich, dass Irak tatsächlich etwas bezahlt für das, was es jetzt gemacht hat? Völlig unrealistisch. Moralisch ist es richtig, politisch wäre es richtig, realistisch ist es nicht durchführbar. Der Irak hat bereits heute Schulden im Ausland in Höhe von 90 Milliarden und wenn Sie noch dazu die Schäden rechnen, die der Irak absichtlich in Kuwait gemacht hat, kurz nicht finanzierbar, wünschbar, aber nicht möglich. Eine offene Frage, also die kaum zu lösen, ist ein zweiter Punkt, Kriegsverbrechen. Viele haben Saddam Hussein vorgeworfen, dass er ein Kriegsverbrecher sei. Präsident George Bush von Amerika gleich am Anfang. Es geht vor allem unter anderem um die Behandlung von Kriegsgefangenen, die in Kriegsgebiete gebracht worden sind als lebende Schutzschilde. Kuwait hat angekündigt, Saddam Hussein dafür notfalls auch in Abwesenheit verurteilen lassen zu wollen. Kann er dafür bestraft werden? Auch das ist eigentlich eine scheinheilige Diskussion. An den Verbrechen von Saddam Hussein besteht nicht der geringste Zweifel, aber ebenso wenig bestehen Zweifel darüber, dass es andere Verbrecher gegeben hat, über deren mögliche Bestrafung man in dieser Weise nie gesprochen hat. Darüber hinaus ist die Behandlung der Kriegsverbrecher zwar grausam, aber er hat andere Grausamkeiten ebenfalls begangen. Das ist eine politische Frage und wenn Bestrafung von Kriegsverbrechern, dann muss das weltweit gemacht werden. Ich verstehe die Empörung, das ist ehrenwert, moralisch, sympathisch, aber auch hier wäre die weltweite Anwendbarkeit dieser moralischen Entrüstung besser und angebrachter, nicht nur selektiv vorgehen. Ein dritter Punkt, Professor Wolfsohn, Israels Politiker demonstrieren Einmütigkeit und sie sagen, ohne den Sturz des irakischen Diktators bleibe ihre Sicherheit in Gefahr und nicht nur ihre, sondern die des gesamten Nahen Ostens. Wie könnte denn eigentlich eine Ordnung im Nahen Osten nach dem Krieg aussehen, mit der auch Israel einverstanden sein könnte? Also die Einmütigkeit, von der Sie in Bezug auf die israelischen Politiker sprechen, bezieht sich auf die Zukunft von Saddam Hussein, nicht aber in Bezug auf die für Israel entscheidende Frage, nämlich die Regelung erstens der besetzten Gebiete und zweitens damit zusammenhängend der Palästinenserfrage. Und hier gibt es in Israel wie in jeder normalen Demokratie weitreichende Meinungsverschiedenheiten. Die einen wären bereit, das sind die sogenannten Tauben, die Gebiete aufzugeben und in einen Palästinastaat umzuwandeln. Die anderen sagen, und auch das ist eine Minderheit, wir verleiben diese Gebiete ein. Irgendwo und irgendwann wird es wohl die Mitte geben. Realistischer wird wohl sein, dass Jordanien eher über kurz als über lang eine andere politische Form annehmen wird und ein Palästinastaat werde. Glauben Sie, Professor Wolfsohn, dass es in absehbarer Zeit eine stabile Ordnung geben kann im Nahen Osten, die dann auch Frieden garantiert? Oder glauben Sie, dass es unsicher bleiben wird dort? Es wird mit Sicherheit unsicher bleiben. Das ist das Sicherste, was man sagen kann. Schönen Dank, Professor Michael Wolfsohn, Israel- und Nahostexperte von der Bundeswehrhochschule nach München. Schönen Dank und schönen Tag. Ist egal, ob du mein Eis zerstörst, ich will in deiner Ich sehe auch ganz dunkle Schatten, ganz, ganz dunkle Schatten, wenn ich auf den KIC gucke. Oh, die Haie, schwer eingebrochen, auf dem eigenen Eis. Das tut schon ein bisschen weh, aber mehr dazu gleich von unserem Experten Günter Zarek. Klein in Düren und Jülich, Möbel klein in Düren und Jülich, Möbel klein. Möbel klein. Immer etwas Besonderes. 7 Uhr und gleich 52 RTL Guten Morgen Deutschland. Ich hatte es gerade schon gesagt, eine Sensation hat es gegeben beim Eishockey. Köln hat auf eigenem Eis verloren, aber auch die Düsseldorfer, auch die sicherlich Meisterschaftsfavoriten, haben nicht so gut ausgesehen. Günter Zarek ist am Telefon. Guten Morgen, Günter. Ja, morgen, Stefan. Ja, was ist denn da passiert bei den beiden? Ja, man muss eigentlich sagen, nichts ist ja vergänglicher im Sport als der Ruhm von gestern. Und bei der Playoff, das weiß man, da werden die Karten neu gemischt. Und das ist natürlich die Chance für, ich will einmal sagen, die Außenseiter, auf die man eigentlich nicht gesetzt hat. Und das gilt in erster Linie für die Mannschaft von Preußen Berlin. Da waren die Kölner eigentlich gewarnt, denn im letzten Punktespiel vor 3 Wochen, da hatten die Berliner schon einmal dieses Kunststück fertiggebracht. Dann hat man 5-3 gewonnen. Und gestern Abend ging es wirklich in die Hose. Die Kölner lagen sogar mit 2-0 zunächst einmal in Führung. Im ersten Drittel dann hat man eigentlich geglaubt, das ist eine ganz klare Sache. Dann kippte die Sache. Und am Ende hatten die Preußen aus Berlin nicht einmal unverdient gewonnen. Und wenn man davon ausgeht, dass ja die Nummer 1 immer ein Heimspiel mehr hat, dann ist dieses Heimspiel jetzt schon weg. Und die Berliner werden, so glaube ich, bestimmt in Berlin, das nächste Spiel ist am kommenden Freitag, gewinnen. Dann wird es ganz, ganz schwer. Und Udo Kiesling, der Mannschaftskapitän, war natürlich enttäuscht. Und ich habe ihn gefragt nach dem Spiel, da war ich in der Kabine, ob er da möglicherweise schon das Finale mit verspielt hat. Und das hat er mir gesagt. Nein, also ich würde sagen, es ist zu früh, denn wir haben noch 4 Möglichkeiten. Das heißt, also 3 Siege nach Hause zu fahren und es ist alles noch offen. 2-0 Führung nach dem ersten Drittel, da war der wirklich gut in Schuss. Dann kam der Einbruch. Da muss man sich fragen, wie ist so etwas möglich? Das ist richtig. Ich meine, wir hatten in den letzten Spielen immer einen guten Start und haben dann nachher innerhalb der letzten 10 Minuten im ersten Drittel auch schon wieder abgebaut. Hatten Schwierigkeiten, unser Spiel fortzusetzen, weiter aggressiv zu spielen, Druck zu machen. Ja, und haben dadurch natürlich den Gegner aufkommen lassen. Ja, und dieser Gegner hatte natürlich dann in einen Riesenspieler, Tom O'Regan heißt der, und der hat gleich 3-mal zugelangt, hat 3 Tore geschossen für die Mannschaft von Preußen Berlin. Und bei Düsseldorf sah es auch nicht wesentlich besser aus, ne? Düsseldorf, nee, die Rosenheimer haben gewonnen. Das Spiel Düsseldorf-Rosenheim ist ja so etwas wie eine Revanche im Finale. 1989 standen sich beide Mannschaften im Finale gegenüber. Da gewann Rosenheim und dann 90 im vergangenen Jahr drehten die Düsseldorfer den Spieß um, gewannen im Finale und wurden dann deutscher Meister. Das Ganze ist natürlich auch für die Zuschauer etwas problematisch, vor allen Dingen an der Bremenstraße 11.000 Zuschauer, maßlos enttäuscht, ebenfalls in Köln 7.000. Und wenn man bedenkt, dass die Playoff-Spiele natürlich noch teurer sind, 80 Mark kostete gestern in Köln ein Tribünenplatz, dann kann man sich vorstellen, dass die Enttäuschung ganz, ganz groß ist. Ja, also keine fröhlichen Gesichter, was das Eishockey betrifft, ja, ne? Die beiden Verlierer, Köln und Düsseldorf, die treffen heute Abend aufeinander, allerdings nicht im Eishockey, es geht im Fußball weiter. Da gibt es ein Nachholspiel in der Bundesliga, 20 Uhr im Rheinstadion in Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Köln. Ja, und wer aus der Gegend kommt, der weiß, was das bedeutet, Düsseldorf-Köln. Das ist richtig, ja. Gut, hoffen wir, dass das alles friedlich zur Sache geht. Günther, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Tschüss. Tschüss. Blitzmeldung der Nachrichtenagentur zu einem ganz anderen Thema, der Krieg am Golf. Kuwait soll völlig geräumt sein von irakischen Truppen, melden die Nachrichtenagenturen. Mehr Informationen, sobald mehr Informationen zu haben, sind vielleicht schon in 6 Minuten in den Nachrichten. But see, pretty woman, then you look like I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away, hey. Okay. RTL, das Wunschtelefon. Hallo, hier ist Guten Morgen Deutschland. Wer ist denn dran an unserem Wunschtelefon? Hallo, ich bin die Claudia Kuhn. Nach 8 RTL, Guten Morgen Deutschland. Sie werden es bemerkt haben, aufgrund einer technischen Panne hatten wir keine 8 Uhr Nachrichten. Christoph, erklär kurz, was passiert ist. Eine technische Panne offensichtlich, der wir auf der Spur sind. Unsere Nachrichten kommen live aus Bonn, da nämlich, wo Nachrichten gemacht werden und wo die wichtigsten Dinge passieren, wo nach wie vor regiert wird. Ein Leitungsproblem hat es gegeben. Wir arbeiten dran, es zu ändern und zuverlässig um 8:30 und dann wieder um 9 die Nachrichten. Und dann jede Stunde wird es Nachrichten geben, dafür verbürgen wir uns. Entschuldigung für die Panne. Mehr Informationen jetzt in Guten Morgen Deutschland. Gleich geht's so weiter, wie es sein soll. It's a matter of fact, my man no longer wants me. His words were clear, he don't want me here. A lady like that, a very hard act to follow. She's brought me down, down, and now I'm all alone. It's hard to face the truth even when it's staring right at you. How can I live away? Said lonely day. Größten Hits am Sonntag zwischen 11 und 2. Die Hits der Woche. RTL, guten Morgen, Deutschland. 11 Minuten nach 8. Über Kuwaits Stadt weht seit heute früh wieder die kuwaitische Flagge. Alle irakischen Truppen sollen angeblich bereits das Emirat verlassen haben, meldet Radio Bagdad. Der Krieg kann wohl nicht mehr allzu lange dauern. Einige allerdings wollen das noch lange nicht glauben und bereiten sich offenbar mehr und mehr auf eine ganz andere Art von Krieg vor. Wenn man so will, auf einen Krieg auf fremdem Boden. Abu Abbas, Chef der Palästinensergruppe PLF, hat gestern über Radio Bagdad zu weltweiten Terroraktionen aufgerufen. Die Häufigkeit von Anschlägen sei seit Ausbruch des Krieges dreimal häufiger als vorher, sagt ein amerikanischer Experte. Und wir haben einen deutschen Experten am Telefon, Hans-Josef Horchim, Leiter des Instituts für Terrorismusforschung in Bonn. Guten Morgen, Herr Horchim. Guten Morgen, Herr Lehmann. Wie schätzen Sie denn die Lage ein im Augenblick?